In der Grundschule trug ich einmal eine Adidas-Jacke, die verbrannt wurde, nur weil ich eine andere Herkunft hatte als die anderen. Das hat mich wütend und traurig gemacht. Mit der Zeit wurde ich dadurch aggressiver und geriet häufiger in Schlägereien, weil ich mich verletzt und ungerecht behandelt fühlte.